herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Uncasts. Diesmal die Nummer 246, Zerschlagung oder Hintergrundoptimierung. Ja. Auf das Thema gemünzt, Google Plus Ausspaltung oder ist es nichts Besonderes? Ja, werden wir mal da ein bisschen drin herumstochern. Ja. Und Amazon plant offenbar eine Flatrate für Android-Apps. Ja. Dann auch wieder jede Menge News natürlich, Community auch wieder aktiv und die App der Woche natürlich. So, kommen wir gleich mal zum Thema. Die Woche über oder Anfang der Woche, ja, war es überall in den Medien präsent, ja, der große Google Plus Cut, ja, die Zerschlagung von Google Plus sollte schon am Mittwoch passieren, ja, natürlich ist nichts passiert, aber es wird passieren, das ist definitiv nur, wie das aussieht, als ob, also ob das eine große Zerschlagung ist oder vielleicht nur im Hintergrund ein paar Optimierungen sind, das weiß man ehrlich gesagt gar nicht. Fakt ist, Google Fotos wird separat. Ja, Google, es heißt dann nicht mehr Google Plus Fotos, sondern einfach nur noch Fotos oder Google Fotos. Ja. Und man weiß wohl auch, dass die Fotoalben dann wohl bei Drive gespeichert sind. Ja, das sind die beiden, sagen wir mal, Gerüchte, die am stärksten und am wahrscheinlichsten sind, ja, insgesamt. Ja, dann ging da die Schreckensmeldung rum, Hangouts, ja, wird sich auch von Google Plus abspalten. Da habe ich erstmal ein paar Fragezeichen gesehen, weil also Google Plus Hangouts war schon immer von Google Plus irgendwie abgespalten, ja. Es gibt eigentlich nur ein Chat-Interface bei Google Plus für Hangouts, ja. Bin sicher, das wird es auch weiterhin geben. Aber ansonsten war Hangouts immer schon auf den Geräten als eigenständige App zu sehen. Und das ging ja auch aus dem Google Talk hervor, was ebenfalls, ich weiß noch genau, also vor Google Plus schon auf den Geräten war. Von daher kann man also überhaupt nicht davon sprechen, dass das irgendwas Besonderes wäre. Natürlich ist Hangouts eigenständig. Ja. Die Integration bei der Google Plus Oberfläche, ja, das wird sicher auch so bleiben. Die Frage, die noch viele gestellt haben, war, ja, gibt es denn Google Plus denn überhaupt noch? Ja, das heißt vielleicht gar nicht mehr Google Plus, sondern Google Stream vielleicht oder einfach nur Streams. Ja, möglich, ja, wenn Google so ein riesen Rebranding machen möchte, hätte vielleicht ein paar Vorteile, weil es immer noch so ein paar Spezies gibt, die wenn die nur alleine Google Plus hören, schon, hör mal bloß auf, ja. Vielleicht wäre da ein Rebranding gar nicht schlecht. Dann hören die einfach Google Streams und dann, was ist denn das? Schon wieder was Neues von Google, ja. Vielleicht erstmal ein bisschen neutraler sehen oder auch nicht. Aber ob das jetzt wirklich stattfinden wird, das ist noch mit einem riesen Fragezeichen versehen. Es könnte eigentlich so sein, dass Google Plus gar nichts, dass die Google Plus Benutzer eigentlich gar nichts groß merken. Fotos bleibt ihr weiterhin integriert, zumindest mal als Link vorhanden in Google Plus. Die Programme selbst auf den Android-Handys, auch das war vorher schon ein separates Icon Fotos, das man eben anklicken konnte, ja, als Programm starten konnte und dann ist man eben direkt auf die Foto-Oberfläche gekommen und nicht über die Google Plus App quasi dann erst mit mehreren Klicks. Und ob die jetzt rausgenommen wird da oder nicht, das spielt eigentlich auch gar keine große Rolle. Ja, das heißt also, dann haben wir eine eigenständige Foto-Apps, die speichert dann nicht mehr unter Picasa-Web-Alben, wo ja bisher die Google Plus-Fotos immer waren. Das wissen vielleicht einige schon gar nicht mehr. Sondern die werden dann halt auf Drive abgelegt. Und die werden ganz normal weiterhin auf Google Plus eingebunden werden können, so wie bisher. Also es könnte sein, dass bei Google Plus weder der Name noch das Design noch irgendwas groß sich verändert und einfach nur die ganz normalen Funktionen, wie man sie jetzt hat, einfach nur ein bisschen im Hintergrund anders da funktionieren und fertig. Das gilt für die Webversion und eben für die Android-Version, dass es dann eben getrennte Apps sind, Google Plus und Fotos. Und damit hat sich die Sache. Für Google Plus-Nutzer wird sich vielleicht gar nichts ändern. Vielleicht. Ja. Denn Vorteil hätte es natürlich für andere Leute, die jetzt mit Google Plus überhaupt gar nichts zu tun haben wollen, dass die trotzdem Google Fotos beispielsweise benutzen könnten. Ja. Und wenn die halt so das nicht mögen mit Google Plus, ist das in Ordnung. Und wenn die das Branding stört, könnten die ganze Zeit das Fotos auch schon benutzen, ohne jetzt groß Google Plus zu nutzen, ganz klar. Aber für viele scheint es offenbar so eine Art Abschreckung zu sein, ja, oder für einige, nicht für viele, sondern für einige scheint es eine Art Abschreckung zu sein, dort eben die Fotos hochzuladen, weil man denkt, wenn man jetzt diese Fotos hochlädt, dann sind die ja in Google Plus, um Himmels Willen, böses soziales Netzwerk, nein. Wenn man die dann eben jetzt bei Google Fotos oder einfach nur bei Fotos hochlädt, ah ja, da sind sie natürlich an der richtigen Stelle. Aber das wird ganz normal integriert sein, wie bisher auch. Da wird man diese Fotos sharen können auf Google Plus, ja. Vielleicht auch noch auf andere Plattformen, weil das ist etwas, was ich so ein bisschen manchmal vermisse. Ich würde gerne Bilder direkt aus Google Plus beziehungsweise aus Google Fotos direkt auf das Blog zum Beispiel sharen von der Web-Oberfläche. Das geht aber nicht, ja, sondern da kann man ja nur auf Google Plus teilen, ne? Also das wäre noch eine Sache, wo eigentlich dann nur Vorteile wären. Ja. Klar, dass die Mainstream-Presse da jetzt den Untergang von Google Plus sich fast wieder mal herbeisehnt, wie so oft. Ja, keine Ahnung, ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass so viele Apple-Geräte in den Redaktionen sind und eben da ist das geradezu herbeigesehnt wird, das böse Google Plus, ja. Ich weiß es nicht, ist ja auch egal, auf jeden Fall denke ich nicht, dass da groß was passiert. Im Falle eines Rebrandings von Google Plus und Google Stream wird es auch mehr oder minder hier ein neues Icon sein, ja, vielleicht ein klein wenig neue optische Änderungen und damit war es das und alles wird so weitergehen wie bisher, denn die ganze Zeit war es ja, wie gesagt, eigentlich schon faktisch getrennt, nur dass man eben ein Google Plus Account zwingend brauchte dafür, um Google Fotos zum Beispiel zu nutzen und dass eben das Branding Google Plus Fotos war. Jetzt dann eben vielleicht wieder Google Fotos ohne das Google Plus und sonst wird sich aber da wohl nichts ändern. Ja. Also dieses FAT, ja, was da immer wieder verbreitet wird, halte ich für total überzogen. Auch hier diese Panik, die da schon umging, ja, anfangs der Woche, das jetzt unmittelbar bevorsteht, hat sich mal wieder nicht bewahrheitet. Warum sollte das Google auch jetzt übers Bein brechen? Die Google I.O. steht bald an und vielleicht wird ja bei der Google I.O. erst dieses neue alte, neue Konzept vorgestellt. Oder es heißt einfach so, jetzt können alle Leute Google Fotos benutzen, ohne auch einen Google Plus Account, reicht ein normaler Google Account. Vielleicht machen die sogar einen eigenen Foto-Account, wer weiß, ja. Dann haben wir wieder das Problem, dass man für jeden Google-Dienst wieder sich anders anmelden muss, ja, das ist natürlich auch blöd, aber wenn es die Leute halt so wollen, so umständlich, bitte sehr. Aber ich denke, dass eben auf Google Plus Seite da nichts weiter groß passiert. Also keine Panik auf der Titanic. Ja, Amazon plant offenbar Großes, nämlich eine App Flatrates. Ihr habt richtig gehört. Ja, die Gerüchte verdichten sich hier ungemein. Und zwar soll das Amazon Unlocked heißen. Ja, zumindest mal jetzt in der Test- oder in der Code-Phase jetzt hier, was da Amazon macht. Und damit sollen etliche oder viele, wie viele weiß man nicht, aber etliche Apps sollen da eben kostenlos bereitgestellt werden. Also es wird wohl dann in Dimensionen gehen, wie die meisten Apps werden dann wohl kostenlos die zur Verfügung stehen, die vorher was gekostet haben. Also wir reden jetzt nicht irgendwie von sowieso schon kostenlosen Apps, ja, sondern Apps, die richtig Geld vorher gekostet haben, dass die dann mit in dieser Flatrate abgedeckt sind. Solange man eben diese Flatrate hat, so denke ich, funktioniert das, wird man dann auch diese Programme nutzen können. Ähnlich so, wie es jetzt bei Amazon Prime Instant Video ist, ja. Nicht alle Videos sind ja da Instant Prime Videos, aber sehr, sehr viele. Und die kann man dann eben kostenlos anschauen. Also kostenlos in Anführungszeichen natürlich, ja. Eben für diesen Obolus, den man da entrichtet. Und hier sollte es wohl bei Amazon Unlocked genauso sein. Nicht klar ist es, ob Amazon Unlocked Bestandteil von Amazon Prime ist. Ja. Da gibt es ja auch unterschiedliche Sachen, zum Beispiel die Leihbücherei, die Amazon anbietet, ja, auch in Deutschland übrigens, falls es noch nicht alle wissen, die ist zum Beispiel auch nicht Bestandteil von Prime, sondern die kostet separat nochmal 9,99 €. Und wenn man die allerdings dann abschließt, dann kann man eben hier alle Bücher ausleihen, die eben in diesem Angebot eben sind. Ja, auch das sind sehr, sehr viele. Und somit hat man dann wie eine Leihbücherei. Und sowas, bloß halt nicht auf Leihbasis, sondern tatsächlich auf Nutzungsbasis, soll es dann eben für diese kostenpflichtige Spiele und Apps geben, die dann herunterzuladen sind, ganz normal zu benutzen sind, bis eben, so davon gehe ich aus, bis man eben nicht mehr Mitglied in diesem Unlocked-Programm ist. So lange kann man die dann eben nutzen. Ja. Auf TechCrunch sind schon Screenshots veröffentlicht worden von zum Beispiel Sonic Dash, Office Suite 8 und PDF-Converter, Ultimate Gitter, Tabs und Chords. Die waren eben da in diesem Screenshot zu sehen. Damit muss man sagen, sind schon ein paar interessante Programme hier auf jeden Fall mit drin. Auch wohl mit hier dabei waren solche Spiele wie Back to Bed oder Prince's Room Cleanup. Ja. Also die sind dann hier mit wohl abgedeckt in diesem Unlocked-Programm. Es gibt auch noch weitere Apps dann eben zu sehen, die man dann eben kostenlos herunterladen kann. Ja. Ja, hier ist nochmal Cast, Fast as Lightning, Universal Book Reader, Kingdom Lords, hier Ice Age Village und so weiter, ja, genau. Das alles wäre dann so drin und natürlich noch viel mehr, aber diese Flatrate, die hört sich sehr interessant an. Ich denke, das ist auch der richtige Weg. Diese Kombi-Angebote, die können sich auch sehr gut rechnen, auch für die Firmen, muss man ganz klar sagen, aber auch für die Nutzer. Power-Nutzer werden damit viel Geld sparen die Firmen werden trotzdem ein regelmäßige Zahlungen bekommen, weil sie ja, wenn sie Teil von diesem Programm sind, ja, auch wenn jetzt ihre einzelnen Apps vielleicht nicht so, häufig heruntergeladen worden wäre, kriegen die dann eben ihren Obolus. Und das ist ja dann auch für die Entwickler ganz gut. Das große Fragezeichen ist Amazon. Was hat Amazon davon? Ja, also ich weiß nicht, wie gesagt, wenn das Unlocked ein eigenfinanzierte Flatrate ist, gut, dann ist es natürlich ein Rechenexempel. Ich weiß, dass Amazon schon Verluste macht, richtige Verluste durch Amazon Prime. Ja. Das kostet also Amazon richtig Geld. Das sind wohl halt so Kundenbindungsprogramme, die Amazon hier macht und bewusst eben da auf jetzt große Gewinneinnahmen verzichtet. Ja, um eben das zu ermöglichen. Nicht aus Nächstenliebe, sondern eben als Firmenwerbung sozusagen. Und das funktioniert auch teilweise. Gerade zum Beispiel mit dem Prime, mit dem Aufwertung von dem Prime-Dienst, hat man erstmal Prime, bestellt man natürlich auch lieber bei Amazon, weil dort eben dann keine Versandkosten mehr anfallen. Auch einzelne sage ich mal, Produkte kann man dann eben bestellen, ohne dass man hier jetzt groß Angst haben muss, ja, dass es dann eben viel kostet. Das heißt, auch mal kleinere Sachen, 8 €, 9 €, gibt ja viele Dinger jetzt, die sehr, sehr günstig eben sind. Ja, überleg mal, man braucht eine Speicherkarte, ja, nur eine 16 GB für 8,99 und dann bestellt man die auf Amazon und dann würden dann noch 3 € Versand dazukommen. Ja, das wäre äußerst schlecht. Ja, dann kann man das vergessen. Ne? Und hat man einen Prime, dann kommt diese Lieferung kostenlos. Ja. Und nächsten Tag fällt dann mein, au, ich hätte noch das gebraucht, ja, noch ein Kabel dazu für 5 €. So, wieder bestellen, wieder 3 € Versand. Nein, Amazon Prime kostenlos. Ja, der Versand. Also, es rechnet sich schnell, wenn man viele einzelne Sachen bestellt oder keine Lust hat, eben zu warten, bis da mehr anfällt, bevor man bestellt. Und da greift man dann auch lieber eben zu Amazon zum Bestellen, wenn man Prime-Mitglied ist. Und als Aufwertung eben dann diese Videodienste noch und die unbegrenzte, vergesse ich immer wieder zu erwähnen, unbegrenzter Fotospeicher bei Amazon Prime. Ja, das sind weitere Sachen, die eben ja, das Ganze, sagen wir mal, interessanter machen. Aber es kostet offenbar Amazon Geld. Das hier, wenn ich jetzt diese Flatrate, die App Flatrate auch noch auf in Prime integrieren, dann wären die Verluste ja noch höher. Wäre zwar unwahrscheinliche Aufwertung nochmal für das Prime-Programm, aber ich weiß nicht genau. Also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, erstmal, dass es nicht Bestandteil von Amazon Prime wird, sondern dass es ein eigenständiger angebotener Dienst wird, der eben monatlich was kostet. Ja. Ansonsten kann ich mir es beim besten Willen nicht vorstellen, wie Amazon das dann noch finanzieren soll. Ja. Wenn die jetzt schon Verluste machen, wie die das dann finanzieren sollen, hier auch noch diese. Man redet da von etwa 400.000 Apps, die ja im App Store sind, ja, und davon werden dann eben viele dann eben kostenlos verfügbar sein mit dieser Flatrate, Anführungszeichen natürlich kostenlos. Ja, und man kann sich also schon man kann also schon absehen, dass da vielleicht dann das nicht Bestandteil von Prime werden wird. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Die Idee finde ich gut. Flatrate Anything, das ist sehr, sehr gut. Auch sei es jetzt Musik, Video und so weiter und so weiter. Man sieht es auf allen Bereichen, setzt sich das durch, weil es eben eine gute Mischrechnung ist. Es gibt Leute, die nutzen eben zum Beispiel diese Sachen nur sporadisch, ja, aber die wollen halt eben, wenn sie es nutzen wollen, da sich keine großen Gedanken machen müssen, ja, was kostet es jetzt, sondern wollen es einfach nutzen. Dann gibt es eben auch die Power-User und das gleicht sich dann eben aus, ja, und somit kann man dann wohl auch vernünftig das machen. Ich habe das zum Beispiel bei dieser ja auch gesehen, die Musik-Flatrate, die ich lange Zeit hatte. Also, ich bin eben mal jetzt kein großer Musikliebhaber-Fan, ja. Also bei mir ist meistens Ruhe. Ja. Nur das Problem ist halt, wenn man einmal irgendwo ein Lied hört und es gefällt einem, man will es hören, ja, dann schmeißt man gleich, was weiß ich, einen Haufen Geld für die CD raus. Ja gut, dann verstaubt die da daheim. So sehe ich die Sache eben an der Zeit. Und mit diesen Flatrate-Angeboten, wie zum Beispiel bei dieser Google Music All Access oder Music Key, ja, da kann man dann eben sich ohne große Gedanken, kann man da hingehen, kann den Titel suchen, abspielen und fertig, dann muss man nichts mehr bezahlen, muss man nichts kaufen. Es geht einfach. Dafür zahlt man eben im Monat so und so viel. Bei meiner Nutzung, ja, war das mit den 10 Euro dann auf jeden Fall für die Firma ein fetter Gewinn. Ja, wenn ich mal im Monat 5, 6 Lieder gehört habe, ja, war das schon viel. Da ist die Finanzierung dann komplett abgedeckt. Ja, mehr als abgedeckt. Natürlich gibt es ja auch Leute, die schalten morgens den Rechner an und hören den ganzen Tag Musik, wenn sie daheim sind, ja, bis abends ins Bett gehen, dort vielleicht noch zum Einschlafen. Ja, das gibt es natürlich auch für die. Das sind natürlich die Leute, die dieses Flatrate mehr als ausnutzen und wo die Firmen dann eben mehr zahlen müssen dafür. Aber im Endeffekt gleicht sich das aus. Ähnlich auch wie die Flatrates fürs Internet. Der eine hat ein paar hundert Gigabyte Datenvolumen und die anderen haben vielleicht nur ein 2 GB Datenvolumen im Monat und zahlen aber eben genauso viel. Und dann rechnet sich das alles auf und das ist eben diese soziale Komponente von der Flatrate, Kreuzfinanzierung, ja. Und dann klappt das auch. Und sowas finde ich eigentlich ganz gut. Wie gesagt, man sieht es in allen Bereichen, dass die Flatrates auftrumpfen, ja, und eine App-Flatrate ist eigentlich überfällig. Schade mal wieder, dass Google hier nicht auf diese Flatrate-Trichter mal langsam kommt, ja. Wär sowas wie ein Google Flat? Google Flat, ja, man zahlt 20 Euro im Monat, hat unbegrenzt Webspace, unbegrenzt Speicher für Webspace, sage ich, unbegrenzt Cloud Space, ja, für Fotos, Dateien, Videos und so weiter und so weiter. Das dürfte kein großes Problem sein. Für Videos hat man ja eh schon unbegrenzt Speicher bei YouTube. Also einfach so ein Paket schnüren, ja, und auch die Apps, die in dieser Aktion sind, klar, dass nicht alle von allen Firmen drin sein können. Ja, die Firma kann ja sagen, nein, das möchte ich nicht. Ja, also dann also ein großes Kontingent an Apps, die eben in dieser Google Flat drin sind und. Sowas könnte man doch mal anbieten. Das wäre doch eine schöne Sache. Und ich glaube, das würde auch viele Leute an Google binden, stärker als es jetzt der Fall ist. Denn wer nutzt denn schon groß die Paid-Dienste von Google? Das ist ja ein Problem, ja. Die kostenlosen Dienste werden natürlich stark genutzt, ja. Aber wenn es jetzt um Bezahldinger geht, wie zum Beispiel eben Cloud Space gegen Geld, ja, nicht nur das freie Kontingent, sondern richtig Geld und eben Apps kaufen, da sieht's dann schon wieder anders aus. Ja, da sind die Leute eben dann doch eher zurückhaltend. Aber so ein Angebot, das könnte ein ganzer Schwall von quasi festzahlenden Kunden bringen und damit kann man ja auch kalkulieren irgendwo. Ja, ist ja nicht schlecht. Nun gut, also Amazon Unlocked ist noch weit weg davon, offiziell zu sein. Es wird aber bestimmt bald vorgestellt werden. Die Experten gehen davon aus, dass es nicht mehr so lang dauert. Und ich bin mal gespannt. Aber bevor ihr jetzt hier hochjauchzend jeden Tag bei Amazon guckt, ob diese Flatrate schon aktiviert ist, ihr könnt davon ausgehen, dass das zuerst mal in den USA kommt, wenn es kommt, ja, und dann lange, lange dauert, bis es nach Deutschland schwappt. Amazon Deutschland ist zwar schon wesentlich besser geworden in letzter Zeit, mit der Dauer von Diensten, wenn die in den USA eingeführt werden, bis sie bei uns eingeführt werden, aber dennoch, denke ich, wird es noch ein bisschen dauern, bis es dann auch in Europa klappt damit. Und ja, werden wir mal sehen. Jo, dann komme ich mal zu den News, beziehungsweise erstmal vielleicht noch ein kleiner Tipp. Ja, ihr könnt, wenn ihr aufmerksamer Hörer des Uncasts seid, könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass ich immer mal wieder gemault habe wegen Google Maps, weil das Teil nämlich bei mir nicht mehr funktioniert. Es stürzt also permanent ab beim Zoomen und beim Panning, ja, also beim Verschieben von der Karte. Also kaum länger als 30 Sekunden, ja, kann ich da rumwursteln und dann stürzt Maps ab. Force Close, auch keine Option hier zu warten oder so, sondern einfach die Applikation wird geschlossen, noch bevor man auf OK drückt, ist die Applikation geschlossen. Das heißt, sie stürzt sagenhaft ab. Das mache ich jetzt schon eine ganze Zeit lang so mit, ja. Und ich habe möglicherweise den Störer ausfindig gemacht, ja. Auf meinem Pipo T9 Tablets, ja, war ein fremder Location Provider installiert von Pipo direkt. Und zwar Hintergrund ist der, Pipo benutzt ja die AOSP-Oberfläche mit Google Apps drauf, Ja, ist aber eine eigene angepasste Oberfläche mit AOSP. Und da gibt es halt das Problem, dass die wohl ihren eigenen Network Location Provider haben wollten. Ja, ich habe hier auf jeden Fall nochmal einen Link in den Shownotes, den empfehle ich euch mal anzuklicken. Da wird es nochmal genau erklärt und vor allem, wie ihr auch den loswerden könnt. Das war nämlich das Geheimnis, den zu disablen, ja, und dann nur noch den zu nutzen, der bei Google Play Services drin ist. Da nennt sich einfach nur, ich glaube, Network Location und den dürft ihr nicht disablen und auch nicht Google Play Services, aber den anderen, der mit MyG Unified NLP zum Beispiel anfängt, alle uninstall oder dann disablen, ja, ganz wichtig, und dann einen Reboot machen. So, und seitdem ist tatsächlich Google Maps nicht mehr abgestürzt. Ich kann zwar jetzt nicht genau die Hintergründe sagen, warum das so ist. Ich denke mal, dass eben dieser Network Location Provider sich speist mit dem, der bei Google Play ja schon eingebaut ist. Wenn ich das sehe, bei diesen Anbietern von diesen Location Provider, bei diesen Alternativen, die dann eben andere Dienste nutzen, also die nutzen dann keine Google-Dienste zum Erkennen von der Position, sondern andere Dienste eben. Und da steht dann immer drin, man soll sicher gehen, dass kein anderer Location Provider installiert ist und auch Google Play Services wird da explizit nochmal genannt. Ja. Aber natürlich sind die Google Play Services auf jeden Fall drauf, weil die für die meisten Google-Programme benutzt werden. So, also können die sich offenbar unter bestimmten Umständen bei bestimmten Programmen beißen. Ja. Konnte jetzt zwar nicht ausmachen, dass es auch noch bei irgendeinem anderen Programm, ja, sie speist. Allerdings habe ich auch mal seltsame Resets. Ja. Und da könnte es auch sein, dass es damit zusammenhing. Ja. Aber das kann ich jetzt noch nicht bestätigen, weil die sind nicht immer vorhanden. Aber seit eben dieser Location Provider weg ist, dieser Fremde, funktioniert auch Google Maps wieder. Schön, ne? Also vielleicht hier als Tipp, wenn ihr da Probleme habt mit dem ein oder anderen Programm, das eure Position abfragt und das permanent abstürzt, das können nämlich auch andere Programme sein, nicht nur das Google Maps, dann guckt mal, ob ihr nicht etwa einen fremden Location Provider installiert habt. Wenn ja, disablen und dann könnt ihr loslegen, nach einem Reboot wohlgemerkt, ohne dass es abstürzt. Vermutlich. Ja, ein großes Update für Amazon Fire TV und Fire Stick ist eingetroffen. Die meisten werden es schon haben, weil bei mir ist es jetzt auch schon drauf und ja, ich krieg's ja immer zuletzt, habe ich so das Gefühl. Die Firmware 51.1.5.0 für das Fire TV und Version 54.1.1.0 für den Fire TV Stick. Da gibt es eine ganze Latte an Neuerungen und riesige Neuerungen zum Beispiel. Ihr könnt damit USB-Sticks jetzt auch als Speichererweiterung nutzen. Tatsächlich, Amazon empfiehlt eine FAT32 formatierten USB-Stick, am besten USB 3.0, aber das ist wohl nur eine Empfehlung, mit 128 GB Maximum, weniger geht auch. Und dort könnt ihr dann auch sogar Anwendungen, die bereits installiert sind, auf den USB-Speicher manuell verschieben, ne, und damit eben den internen Speicher schonen. Und ihr habt eben da jetzt genug Platz auf eurem Fire TV und dem Fire Stick dann, sodass ihr das machen könnt. Beziehungsweise, Entschuldigung, das gilt nur fürs Fire TV natürlich, ja, nicht für den Fire Stick. dann wird's auch oder erkennen auch einige Programme diesen USB-Stick selbstständig und nutzen den dann auch. Ja. Außerdem lässt sich jetzt auch Dongles anschließen, zum Beispiel für einen Xbox 360 Empfänger. Ja, haha. Und auch beim Bluetooth hat sich was getan, nämlich jetzt unterstützt das Fire TV tatsächlich Bluetooth-Tastaturen, Mäuse und Audioausgabegeräte, beispielsweise Kopfhörer oder Headsets für Musik zu hören. Ja, das ist doch mal eine schöne Geschichte. Und es werden unterstützt A2DP, HID und SPP als Bluetooth-Protokolle. Nicht schlecht. Es gibt noch viele andere Verbesserungen, beispielsweise eine bessere PIN-Eingabe, und es soll auch noch eine mysteriöse Funktion geben für Videos in Drittanbieter-Apps. Ja, da ist man sich noch nicht ganz klar, was es soll. Für ein Fire TV gibt es auch diese Erweiterung, außer für USB und Bluetooth. Ja. Und ich finde, das ist schon ein super Update. Was hat so lange gebraucht? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht wieder mal lizenzrechtliche Gründe. Aber jetzt ist es ja möglich. Ich habe schon mal einen Versuch gemacht mit einem 16 GB USB-Stick 2.0. Der ist aber nicht so richtig erkannt worden. Da muss ich nochmal testen. Ich glaube, das ist auch kein FAT32, was da drauf ist. Mal sehen. Aber das hat bisher jetzt nicht geklappt. Schauen wir mal, wie das sich noch hier verändert. Ja. Also, schöne News von Amazon. Tja, weniger schön sind die News, was so Cyanogen, die Firma dort loslässt, also der CEO, der rotiert völlig frei. Ich weiß nicht, also ich meine, das ist ja schon krankhaft, was der da loslässt, ja. Also er hat gesagt, er wird oder wörtlich, ja, wir jagen Google eine Kugel in den Kopf. So. Das muss man mal setzen lassen erst, ja. Dieser Ausspruch, der war tatsächlich so gemeint, dass man eben Google vernichten will, ja, also vom US-Markt verdrängen will. Cyanogen schießt gegen Android wie verrückt. Offenbar hat das was mit dem Microsoft-Sponsoring zu tun. Und genau da setzt auch Cyanogen an. Statt den Google-Diensten werden dann eben Microsoft und Amazon-Dienste benutzt. Ja. Bin nicht ganz so sicher, ob jemand, der jetzt Bedenken hat, seine Daten zu Google zu geben, ob der so erpicht darauf ist, seine Daten zu Microsoft zu geben. Also ich glaube, Cyanogen fehlt jetzt die Kundschaft, die Käuferschicht. Wer wird angesprochen? Ja. Also tut mir leid, die Google-Kritiker, die gehen dann lieber zu Microsoft, glaube ich nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, läuft denen auch jetzt langsam mal die Leute weg. Alles, was ich bisher gesehen habe, sind eigentlich ziemlich entsetzte und entrüstete Aussagen. Einer hat mal geschrieben, man beißt nicht in die Hand, die einem füttert. Ja, so unter dem Motto, warum greift man jetzt so vehement Google und Android an, wo doch Cyanogen schon nichts anderes ist als ein modifiziertes Android. Und dass jetzt hier so abgespalten wird, da denke ich, das ist einfach deswegen, weil die jetzt eben die Sponsoring von Microsoft haben, ne, und haben wollen. Und dann kann ich das eigentlich nur sehen. Also der Play Store könnte da eben mit dem Amazon App Store ersetzt werden. Cortana soll dann eben die Google Sprachassistenten unter Umständen ersetzen. Ja, so fantasiert dieser CEO von Cyanogen. Und ich glaube, ach, das hat nichts mehr mit dem ursprünglichen Cyanogen Mod zu tun. Ja, der Kusch, glaube ich, heißt da. Der ist schon hier auf anderen Pfaden. Und der CEO hier, der ist ja total verrückt, der will einfach nur noch mit Microsoft ins Bett und das war's wohl. jedenfalls das Interview mit dem Forbes, wo er eben diesen Ausspruch gebracht hat, wir jagen Google eine Kugel in den Kopf, das disqualifiziert eigentlich Cyanogen dann komplett von dem Ganzen, also schon allein deswegen würde ich das jetzt nicht nutzen. Mal davon abgesehen, dass ich, bevor ich Microsoft-Dienste nutze, ja, lasse ich lieber die Hosen bei Google runter. Ja, auf jeden Fall. Naja. Gut, HDR-Fotos sind ja so ein Thema. Seit die meisten Smartphones von der Firma aus eben HDR-Fotos machen können, ja, ist natürlich immer die Frage, wann ist denn so ein HDR-Foto überhaupt sinnvoll? Ja, man, HDR ist ja ein Begriff, der ist ziemlich weit verbreitet jetzt. Was bedeutet das eigentlich? Man macht Fotos mit unterschiedlicher Belichtung, meistens drei, einmal unterbelichtet, einmal überbelichtet, einmal normal belichtet. Und dann werden diese Fotos zusammengesetzt. Ja, und dadurch entsteht ein tieferes Bild, ich möchte fast sagen, vom Kontrast her ein deutlich tieferes Bild, ja, ähnlich wie eben das menschliche Auge, wenn man sich was anschaut, funktioniert. Man wundert sich immer, das sieht ja ganz anders da auf der Kamera aus als so, wie ich das gesehen habe. Und das hat eben auch unter anderem damit zu tun, ja, dass eben der Kontrast bei einem Foto ziemlich öde ist, ja, müde ist. Da ist nicht viel Leben drin. Und HDR kann besseren Kontrast bieten, sprich, wenn etwas hell angestrahlt wird, ja, und im Hintergrund ist noch etwas, was dunkler ist, dann sieht man auf einem normalen Bild, dass im Hintergrund entweder gar nicht oder das Teil ist total überbelichtet. Und hier ist dann eben dafür gesorgt, dass man sowohl den helle Teil sieht, der dann nicht überbelichtet ist, und auch den hinteren Teil, der dann zum Beispiel nicht unterbelichtet ist. Ja, also eigentlich könnte man meinen, perfekt, sollte man gar nichts mehr anderes machen. Ja, es hat aber ein paar Sachen als Nachteile, nämlich es müssen drei Fotos gemacht werden. Das heißt, die Kamera sollte möglichst ruhig bleiben und es ist eben auch nicht für alles super gut geeignet. Manchmal sehen die HDR-Aufnahmen dann doch ein bisschen komisch aus. Und wo man am besten und wie man am besten HDR benutzt, wann, das wird hier in einem Artikel gezeigt oder besprochen, der von Android Central mal wieder gepostet wurde. Recht schön. Da könnt ihr ungefähr mal so sehen, was das bedeutet. Also die haben hier ein HDR-Foto. Das finde ich nicht gerade besonders gut als Beispiel. Ja, also so richtig gut kommt das hier so nicht drüber, ja, bei diesen Vergleichsfotos, da gibt's bessere. Aber es wird gut beleuchtet, wann und wo es denn sinnvoll ist, eben HDR-Shots zu machen. Und wird auch erklärt, warum es nicht in jeder Lage eben gut ist, so ein HDR-Foto zu machen. Beispielsweise, wenn ihr schnelle Bewegungen einfangen müsst, könnt ihr es gleich vergessen. Ja? Also schnell bewegende Objekte könnt ihr nicht mit HDR fotografieren, aber das dürfte eigentlich klar sein. Nur der Grund, warum ihr nicht die Kamera nicht immer auf HDR haben dürft, das ist hier sehr gut erklärt, wenn ihr Englisch könnt. Google Keep ist massiv aufgewertet worden. Kennt ihr das überhaupt noch? Ich habe es mal am Anfang mal ein bisschen probiert, dann habe ich es sein gelassen, weil ich eigentlich keine große Chance da gesehen habe für Google Keep. Und ich bin auch die ganze Zeit damit bestätigt worden, aus dem ultimativen To-Do und Note-Programm, also Notizprogramm, ist dann schnell ernüchternd ein ödes, kaum gewartetes etwas geworden, das außer ein paar ungewöhnliche Farben nämlich viel zu bieten hatte. Das hat sich jetzt aber doch geändert. Denn Google Keep ist jetzt so richtig aufgewertet worden. Ja. Mittlerweile, still und heimlich, ja, gibt es auch jede Menge Funktionen für zum Beispiel Notizen mit Erinnerung oder Checklisten aller Art, egal ob es Einkaufszettel oder längere Sachen, inklusive, wie gesagt, Benachrichtigungen. Man kann jetzt Icons auch hinzufügen, um da was zu machen. Man kann ganze Einträge auch mit Bildern versehen. Somit hat man eigentlich schon ich möchte fast sagen, ein Multimedia-Notizbuch, ja, mit To-Do-Funktion, was eigentlich ziemlich praktisch sein kann. Ja. Die Daten werden leider mal wieder alle in der Cloud gespeichert oder auch zum Glück in der Cloud gespeichert, ja. Somit könnt ihr die von überall her abrufen, nicht nur eben von eurem Handy mit der App, sondern eben auch zum Beispiel über das Internet, keep.google.com, und dann könnt ihr in eurem Browser auch hier eure Notizen verwalten. Und ja, wie gesagt, also es jede Menge neue Funktionen, die es da eben gibt. Und ihr könnt jetzt auch übrigens diese Notizen auch zu oder auf Google Docs kopieren. Ja, also wenn ihr etwas habt, wo ihr dann zum Beispiel sagt, okay, das ist zwar jetzt nicht mehr mein Notizblock, aber das möchte ich doch längere Zeit aufbewahren, dann könnt ihr das einfach zu Google Docs kopieren, und dann habt ihr es dort eben auch noch drin auf eurem Drive. Ja. Sehr schöne Sache. Ich würd jetzt sogar sagen, das Teil ist jetzt auch richtig gut nutzbar. Ja. Also ich sehe eigentlich keinen Grund, außer vielleicht eben wie da gesagt, die Datengeschichte, ja. Sehe ich aber jetzt keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. Es ist ein ausgegorenes Programm jetzt mittlerweile, eine schöne App. Da kannst du auch mit einfach nur Schwarz-Weiß nutzen, wenn man will, ja. So ist es ja nicht. Die App selbst bietet dann aber halt sehr viele Möglichkeiten für Notizen zu machen. Jetzt guck mal, ob das schon jetzt die aktuelle Version ist, die im Play Store drin ist. Current Version, muss ich mal schauen. 3.1, nein, das ist noch nicht die aktuelle, wenn ich das richtig sehe momentan. Okay. Ich habe mal hier den Artikel von Android, von Talk Android verlinkt. Da gibt es auch einen Download-Link für die neueste Version von Google Keep. Ja, genau. Sehr schön. Da ist doch gut, dass hier kontinuierlich hier auch was getan wird bei diesem Programm. Jetzt kann man es wirklich mal nutzen. Früher, also am Anfang, war das wirklich, ja, da war eigentlich nur noch die Euphorie da, die am Anfang das gebracht hat zu nutzen, ja, aber dann war es doch schnell vorbei, die Begeisterung. Aber jetzt kann man doch wieder von einer schönen App sprechen, die eben auch universell, diese Information dann eben auch universell abrufbar ist im Webbrowser. Final Fantasy, ja, Square Enix, bekannt für teure Programme auf dem Play Store. Tja, jetzt bieten sie ein Programm an, nennt sich Final Fantasy Record Keeper. Und was das ist, ja, das ist eine kleine Besonderheit, denn bisher kennt ihr ja das Final Fantasy Teil irgendwas, ja, und so weiter. Und das heißt aber, die besten Momente, das sind die, die in der Vergangenheit liegen, nämlich die mit zum Beispiel bei Final Fantasy VII mit Cloud, ja, Final Fantasy X mit der Yuna, ja, und so weiter und so weiter. Und mit diesem Record Keeper, Final Fantasy Record Keeper, da könnt ihr tatsächlich Szenen und ja, sagen wir mal, Sachen freischalten von alten Final Fantasy teilen, ja, und das macht schon riesen Spaß. Ihr spielt damit hier bei diesem Record Keeper in einem Kampfsystem. Also ihr müsst schon richtig spielen, um da ranzukommen. Ja. Und damit könnt ihr dann eben so durch diese Welten von den vergangenen Final Fantasy Teilen durchgehen und eben das ja, anschauen. Ja, Wahnsinn. Ich finde es nicht schlecht. Deswegen bin ich offenbar auch nicht alleine, weil es gibt hier eine riesen Bewertungsliste und die ist mit 4,6. Ja, sehr gut. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das jetzt im Detail anzusehen, das Programm, aber es ist schon mal sehr, sehr vielversprechend. Und wer Final Fantasy Fan ist, klar, der wird daran auf jeden Fall Spaß haben. Und wegen teuer und so. Ja. Kostenlos könnt ihr es downloaden. Wahnsinn, sag ich mal. Ja, eigentlich müsste das App der Woche sein. Ne? Ich habe aber schon eine andere App der Woche. Weil ich nicht schon wieder ein... Ach, nee, ich sag's noch nicht. Aber auf jeden Fall ist es eine schöne Geschichte, was da momentan so abgeht bei Square Enix. Und ich denke mal, ja, kostenlos kann man es runterladen, ne? Ja. Ja, weiter geht's mit Pebble. Pebble Time hat auf Kickstarter jetzt die 20 Millionen Marke geknackt. So ist es. Die Kampagne ist ja jetzt zu Ende. Und tatsächlich wurden von 78.471 Unterstützern insgesamt 20,338 Millionen Dollar eingenommen. Wahnsinn. Ich weiß, es gab schon die Diskussion, es wurde auch hier schon in der Community beim Uncast hier darüber gesprochen, warum wird denn Pebble Time auf Kickstarter überhaupt finanziert? Das soll doch nur für neue Firmen sein mit neuen Ideen, und Kickstarter hat ja die Original Pebble ja schon finanziert, und das hier ist ja ein fertiges Produkt gewesen. Also man hat quasi das fertige Produkt schon gehabt. Es ging nur um die Finanzierung, das in Massenproduktion zu geben. Und ich muss ganz klar sagen, Pebble ist hier jetzt überschüttet worden mit Geld. 20 Millionen für ein recht sicheres Produkt, sag ich mal. Denn die Leute werden das Teil kaufen, die Leute sind begeistert davon. Das sieht man schon weit verbreitet im Internet. Ja, die Leute sind ganz verrückt drauf, auch wenn jetzt nicht alle hier Unterstützer werden wollten, ja, so wird die Pebble Time doch sehr viel gekauft werden. Da, glaube ich, braucht man gar nicht drüber nachzudenken. Die Neuerungen, das Color E-Paper und trotzdem noch sieben Tage haltbar von der Akkuzeit her, das ist ja richtiger Wahnsinn, ja. Das ist eine Uhr, ja, nicht eine, die man jeden Abend aufladen muss, ja, lachhaft, ja. Und das neue Timeline-Interface, was es übrigens auch für die alten Pebbles geben wird, in einer abgespeckten Version natürlich, ja, auch das sehr, sehr schöner Zug. Das alles hat die Leute offenbar so begeistert, dass sie in Scharen jede Menge Geld bei der Firma gelassen haben. Es gibt sowohl eine Pebble Time als auch eine Pebble Time Steel, natürlich, ja, ganz klar. Und man darf also viel erwarten von dieser Pebble. Die sieht auch optisch sehr gut aus. Wie gesagt, ist tatsächlich alles schon frei. Und ich kann euch auch schon ein paar technische Daten, genauere technische Daten liefern. Die stehen nämlich jetzt auch schon fest. Ich fange mal jetzt mit der normalen Pebble Time an. Ja, die wird also 40,5 Millimeter lang, 37,5 Millimeter breit, 9,5 Millimeter tief sein, also dick sein. Wird eine 22 mm Armband dran sein. Das heißt, das ist ein Standard. Da kann man auch andere dann dran machen, wenn einem das nicht gefällt. Bluetooth 4.0. als Wireless-Verbindung. Das 1,25 Zoll Display wird mit einem Color E-Paper Display ausgestattet, mit einem LED Backlight. Dann ist ein 3D Accelerator drin, also das heißt Accelerometer, das heißt also die hier, wo man auch aus dem Handy kennt, Bewegungsmesser sozusagen, Kompass, ein Leitsensor wie in der alten Pebble und neu ein Mikrofon. Ja. Das braucht ihr, um zum Beispiel Sprachnotizen zu machen oder Sprachbefehle an euer Smartphone zu geben. Ja, das geht dann auch. Lithium Ion Polymer Akku ist drin, wie gesagt, bis zu 7 Tage ohne Laden. Wenn das so großzügig angegeben ist wie bei der Original Pebble, dann ist es auch durchaus mehr, je nachdem, was ihr installiert habt. Ja, wenn ihr stromsparende Apps installiert habt, ich krieg meine auf durchaus auch manchmal auf 10 Tage. Ja, irre, 10 Tage. Ja. Im Normalfall ist es 7 bis 8 Tage. Ja. Und wenn also das, und ist auch angegeben mit 5 bis 7 Tage, ja, also wenn das so großzügig angegeben ist wie hier, dann wird die Pebble Time die 7 Tage auf jeden Fall durchhalten. Ja, ja, dann die, ich muss mal gucken, da steht jetzt nichts weiter drin genau. Ja, ich suche gerade noch ein paar andere Angaben, aber da ist wohl noch keine, noch nicht alles vorhanden. Ja. Der Temperaturbereich minus 10 Grad bis plus 60 Grad soll kein Problem sein, weil es ja an der Hand getragen wird. Also wenn die Haut minus 10 Grad hat, dann ist, glaube ich, die Uhr euer geringstes Problem. Und 60 Grad ebenso. Ja, das dürfte also kein großes Thema sein. Ja, ich habe jetzt noch die Angaben gesucht, wegen, es ist schon gesagt worden, aber ich habe gedacht, das ist noch hier genaueres, wegen der Dichtheit, also wasserdicht wird die auf jeden Fall sein. Wenn es so ist wie mit der Original-Pebble, dann sind es 30 Meter wasserdicht, was also bedeutet, ihr könnt auch ruhig mal ins Schwimmbad damit gehen. Und dann, dass er also richtig sauber ist. Ja, ich bin recht begeistert von diesem Teil und bin mal gespannt, wie dann letztendlich diese Versionen, dann die echten Pebble Times, wenn die rauskommen, wie die dann aussehen, wie das funktioniert. Und vor allem auch, wie das Pebble Time Line dort auch auf die alten Pebbles integriert wird. Das wird auch nochmal sehr interessant. Samsung, der Speicherplatzverschwender. Ich habe ja noch gesagt, schön, dass Samsung jetzt hier sich mehr an dem Lollipop orientiert, und da haben die wirklich vieles geleistet. Das TouchWiz ist also so stark jetzt an Lollipop angepasst, dass man fast schon sagt, es ist ja gar kein TouchWiz mehr. Endlich, ja, das ist also sehr, sehr positiv, finde ich das. Aber Samsung hat in keinster Weise wohl einen Gedanken daran verschwendet, ihr OS etwas kleiner zu machen. Denn unfassbare 9 GB gehen weg. Ja. In größeren Speicherplatzversionen sind insgesamt sogar 10 GB weg. Das heißt also, wenn ihr ein 32 GB Modell habt von dem Samsung Galaxy S6 beispielsweise und S6 Edge, dann habt ihr nur 23 GB frei. 9 GB für die Samsung Firmware, unglaublich, ja. Und hier sieht man auch gleich wieder ein paar interessante Sachen. 6,5 GB ist also nur für das OS, 2,5 GB für Stock-Applications, ja, also für Programme, die schon dort waren, die man halt disablen kann. Damit ist auch eine Frage vom letzten Uncast gelöst, die man disablen kann, aber nicht deinstallieren kann. Ja. So, also der Speicher wird nicht freigegeben. Von wegen keine Bloatware, kann man gleich vergessen. Disable, das ist eigentlich eine Funktion, die gibt's schon seit KitKat ohne Probleme, ja. Oder ne, die gab es sogar schon bei Ice Cream Sandwich, glaube ich schon. Und jetzt, Jelly Bean, so, Entschuldigung, bei Jelly Bean. Und jetzt auf einmal, wunderbar, ja, können wir die disablen. Endlich. Ach, ihr könnt jetzt endlich im Samsung disablen. Ja, das könnte man eigentlich schon auf echten Android-Handys schon die ganze Zeit, ja. aber immerhin, jetzt geht's, aber der Speicher wird eben dadurch nicht frei. Ja, also, tja, die Bloatware hat man immer noch drauf. Und Bloatware ist es in der Tat. Ja. Es ist doch nicht zu fassen. 10 GB dann bei der 64 GB-Variante habt ihr nur 54 GB frei und bei 128 GB-Variante dann eben 118 GB. Gut, da muss man sich natürlich da keine Gedanken mehr machen, aber es ist doch schon ziemlich frech. 9 bis 10 GB alleine für das OS und für Stock-Applications, das ist eine Frechheit, eine Frechheit. Meiner Meinung nach dürften diese Telefone nicht mit der Angabe 32 GB verkauft werden, weil da die Unterschiede einfach zu groß sind. Man kann ja damit leben, dass wenn 1 oder 2 GB Unterschiede sind, ja, beziehungsweise auch vor allem der Unterschied mit der Angabe, mit diesem Problem mit der Angabe, Gigabyte, ja, 1000 MB oder 1024 MB, ja, gut, mag ja sein, so wie man das auch bei den Festplatten hat, ja. Aber das hier ist einfach viel zu viel bei 32 GB, 9 GB weniger. Das ist ein 23 GB Gerät, liebes Samsung, und kein 32 Gigabyte Modell. Ja, das ist Mist, Riesenmist. Und also ich bin wirklich entsetzt, wie verschwenderisch hier das gemacht wird. Und das heißt auch, dass das OS und die Programme nicht optimiert sind. Ja, das wage ich einfach so zu behaupten. Denn Optimierung, ja, das schlägt sich oftmals auch in sogar weniger Speicherplatz, der verbraucht wird. Raus und hier muss man ganz klar sagen, hier werden wieder technische Hardware-Spezifikationen gepusht, die dann wieder mit der Software größtenteils niedergemacht werden, ja, weil einfach die Software also sich dahin robbt, ja. Hier muss eine Schlankheitskur angesetzt werden, Routinen optimiert werden, unnötiger Code entfernt werden also dann hätte man wohl noch ein paar Punkte mehr beim Benchmark-Test. Ja, so ist das. Unglaublich. Also, das ist ein herber Kritikpunkt meiner Meinung nach. Also, ich würde mir die 32 GB-Version würde ich gar nicht erst mit anfangen, dann 64 GB als Minimum, weil das OS ja so viel schluckt. Gut, dann noch was zu dem Thema Quick Charge. Momentan in aller Munde, von Qualcomm auch gepusht, ja, das Thema Quick Charge. Und da gibt es so schöne Vergleiche, wie dann eben so ein herkömmliches Ladegerät im Vergleich ist mit dem Quick Charge Ladegerät. Und da sieht man dann in so einem schönen Video, wie innerhalb von einigen Minuten, ja, und das ist dann natürlich ganz klar auch interessant mit dem Quick Charge 2.0 Charger im Vergleich zu einem 2 Ampere, wo ich euch gleich sagen kann, das stimmt nämlich nicht, ja, und einem 1 Ampere Charger und so, dann gucken wir mal, nach 10 Minuten hat bei Quick Charge 14% Ladekapazität, bei dem 2 Ampere Netzteil 9%, wie gesagt, das stimmt nicht, und 6% bei dem 1 Ampere. So. Merkt ihr schon mal was? Dass das nicht sein kann. Ne? Genau. Das müssten dann nämlich 12% sein beim 2 Ampere, wenn es ein richtiges, echtes 2 Ampere Netzteil ist. So, ich habe hier ein von Amazon gekauftes, ja, oh, jetzt habe ich Werbung gemacht, Mist. Okay, von irgendeinem Händler gekauften, gibt es nämlich auch woanders dazu den Preis, für 11,99, ja, ein Multi-Ladegerät, 4 Ladeanschlüssen, zwei davon mit 2,5 Ampere und zwei davon mit 1,4 Ampere. So, die 2,5 Ampere Ladebuchsen, die liefern Strom, so viel Strom, dass sie so schnell sind wie ein Quick Charger, wenn das Gerät natürlich das verarbeiten kann. Die meisten können das tatsächlich verarbeiten mit 2,5 Ampere, man glaubt es kaum. So dass selbst mein Pipo-Tablet ja in etwas über 3 Stunden aufgeladen ist. Tja, und mein Pipo-Tablet hat geschlagene 7300 Milliampere. 7300 Milliampere. Ja, das sind etwa 7,3 Ampere sind das. Ja, so 2,5 Ampere pro Stunde. Könnt ihr euch ausrechnen, dann sind wir eben ruckzuck bei 7,5 Ampere, ja, beziehungsweise 6,5 Ampere bei 3 Stunden, also 3,5 Stunden etwa, zack, ist es voll. Wenn ein Netzteil gut ist, ja, dann ist es auch kein großes Problem, ja. Was habe ich jetzt gesagt? Das 6,5 ist natürlich Quatsch. Man, was ist halt wieder mit dem Rechnen los? Das ist zumindest natürlich bei 7,5 Ampere, ja, in 3 Stunden. Das ist so klar. Mann, ja. Und deswegen klappt es ja auch mit dem etwa 3 Stunden Laden, ja, 3 bis 3,5 Stunden. Also ich habe es immer mit 3 Stunden geschafft. Ich sag 3,5 Stunden, weil ich weiß nicht hundertprozentig, ob hier das auch ganz, ganz leer war, als ich das aufgeladen habe. Vielleicht war noch 2-3% drauf und deswegen sag ich mal so und so. Natürlich geht noch ein bisschen was ab. Ja, es ist nicht immer die volle Kapazität, also man kann es nicht genau übernehmen, aber es sind ja auch noch 300 mA dann 200 mA dann mehr, ja, was da geliefert wird. Und mehr schafft dieser Quick Charger auch nicht. Das, meine Lieben, ist ein Werbegag. Quick Charger ist ein Werbegag. Probiert's aus. Holt euch ein vernünftiges Ladegerät. Schaltet, schließt euer Nexus mal an, ja. Ich glaube auch ein HTC funktioniert und auch verschiedene andere Geräte, sogar ein Samsung. Schließt die mal an und ihr werdet mal Bauklötze staunen, wie schnell euer Handy aufgeladen ist. Also, wir haben 2 Ampere Netzteil, könnt ihr schon mal 12% statt 14% bei einem Quick Charger, und dann seht ihr nämlich gleich, dass der Quick Charger, kann ich zwar jetzt nicht 100% bestätigen, ja, aber meiner Meinung nach ist das ein normales 2,5 Ampere Netzteil mit dem Vermarktungsbonus. Das ist eigentlich alles. Bin ich jetzt frech, ne? Genau. Ja, so sehe ich das. Wenn man dann hier das Video weiter schaut, ja, dann sieht man dann nach einer halben nach 20 Minuten 26% beim Quick Charger, 17% beim 2 Ampere Netzteil, was wie gesagt auch wieder natürlich nicht stimmt, weil derweil hat der 1 Ampere Charger 10% auf das andere gemacht. Also wenn der 1 Ampere Charger stimmt, dann wären wir auf jeden Fall bei 20% nach 20 Minuten, ne? Ja. Also es ist schon hier leicht zu durchschauen, sage ich mal, dass da hier was nicht stimmt bei dieser Ladefunktion. Und auf jeden Fall habe ich das auch direkt ausprobiert mit meinem Ladegerät und komme da dann auf unglaubliche Daten bei der Geschwindigkeit vom Laden. Und deswegen, holt euch ein vernünftiges Ladegerät und vergisst dieses Quick Charge. Ja. Pff, soll das? Watch Epic Battle heißt die Werbung da. Ja, genau. Ja. Ja, faltbare Samsung Smartphones soll es vielleicht schon ab 2016 geben. Das besagt jedenfalls ein Gerücht. Aber, ich will's zwar erwähnen, aber ich habe da wenig Hoffnung, weil immer dieses Faltbar, das wird einem schon seit Jahren versprochen. Und ja, die Displays sind auch teilweise schon faltbar, jedenfalls so Prototypen von den Displays. Ja. Das Problem wird aber eben sein, dass die Platine nicht faltbar ist. Da muss man sich eben was ausdenken, ja, ein ganz neues Design machen. Und offenbar haben da so ein paar Leute Probleme, so ein paar Designer, ja, mit dem Falten. Ja, oder überhaupt mit anderen Designs, wenn es mal weniger ein viereckiges Ding mit abgerundeten Ecken sein soll, ja, dann setzt offenbar bei allen die Designfähigkeiten aus. Was hier gezeigt wird, ist eben ein Gerät, das man eben aufhalten kann. Das ist schon mal an anderer Stelle gezeigt worden, von einer anderen Firma, glaube ich. Und zwar in drei Teile. Ja, somit kann man das eben quasi von einem Handy zu einem Tablet machen. Einfach aufhalten, habt ihr ein schönes großes Tablet, zusammenfalten dreimal und da habt ihr ein etwas dickeres Smartphone. Ja. Also die Idee ist super, aber ob das so funktioniert, wer weiß, wer weiß. Und ehrlich gesagt, ob das dann auch wirklich ein durchgängiges Display ist, und das wäre ja auch die Besonderheit, das darf dann stark bezweifelt werden. Mit drei Display-Segmenten, das wäre jetzt wahrlich nichts Besonderes. Ja. Vor allem hätte man dann Streifen noch im Display und das ist natürlich nicht akzeptabel. Wenn das Display aber rundherum geht, so wie zum Beispiel bei dem Edge, ja, und man das tatsächlich so falten kann, ohne dass eben das Display unterbrochen wird, dann wäre das natürlich eine schöne Sache. Aber das, was ich so auf diesen Bildern hier sehe, diese Entwürfe, ist es genauso nicht. Ja, und damit, wäre die große Chance weg. Auf dem Video hingegen von 2014, wo so ein Konzept gezeigt wurde, ja, da ist das Display durchgängig und man kann es eben auch einmal falten. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein Prototyp und daraus ist dann eben das Galaxy S6 Edge quasi oder das Note 4 Edge entstanden. Ja. Also von diesem biegsamen Display ist lediglich nur ein kleiner Rand, wo umgebogen ist, geblieben. Tja, die Entwicklung geht da offenbar nicht ganz so schnell, wie man das sich wohl gern wünschen würde. Aber, na gut, deswegen darf halt bezweifelt werden, ob wirklich ein faltbares Handy 2016 kommt. Aber schön wäre es doch und ich wollte es mal erwähnt haben. Ja, noch eine schlechte Nachricht für Samsung-Fans. Vorerst kein Android 5.1 für Samsung-Geräte geplant. Ja, mich wundert's auch nicht. Samsung hat jetzt gerade mal die 5.01-Version auf die Geräte gebracht. Ja, die Updates sind, glaube ich, jetzt mittlerweile auch alle raus für die Geräte, wo das bekommen, wenn ich das richtig weiß. Aber eben das 5.1, was ja kurz danach schon rauskam, da will offenbar Samsung jetzt noch keine Pläne bekannt geben. Was nicht heißt, dass es nicht noch kommt. Es könnte aber auch durchaus sein, das hat auch Samsung schon mal in der Vergangenheit gemacht, dass einfach eine Version übersprungen wird. Dass sie zum Beispiel dann warten auf eine Version 5.2, weil die jetzt ja gerade eben fertig geworden sind, ja, mit dem Update und jetzt schon wieder Neues anstehen würde. Ja, also das ist ein bisschen schade, aber ich meine, ich kann es verstehen, weil das braucht halt bei so einer riesen Firma und bei so vielen Handymodellen schon jede Menge Zeit, bis das erstmal in Schwung kommt. Und jetzt ist es gerade im Update-Prozess, also die Updates werden jetzt ausgeliefert und jetzt kommt ein neues Update von Google und das wird halt entsprechend wohl noch dauern dann. Für Sony-Fans eine gute Nachricht, die Z3-Serie bekommt jetzt das Android 5.0 Lollipop aufgespielter weltweite, die weltweite Verteilung dieses Updates ist gestartet und nächste Woche sollen übrigens Xperia Z2 und Z2 Tablet noch starten, ja, also auch für die Leute eine gute Nachricht. Aber auch hier kommt das Android 5.0 und nicht das 5.1 auf die Geräte. Ja, jetzt komme ich mal zu den Community-Sachen. Da habe ich wieder eine schöne Mail bekommen vom Matt Spike. Wo ist sie denn? So, guck mal. Genau, da ist sie. Ja, und zwar mehrere Sachen werden da angesprochen. Ja, erstmal allgemein zu Apps, Play Store und AV-Apps. Letzte Woche gab Apple bekannt, dass es unter iOS keine Viren gibt und entfernt alle Antiviren-Apps aus dem Store. würde es begrüßen, wenn Google es genauso macht, halte diese Programme zu 90% für überflüssig und reine Abzockerei. Natürlich gibt es viele dieser Apps, die nur darauf abziehen, den Nutzer das Geld aus der Tasche zu ziehen. Etwas Nachdenken beim Runterladen und Installieren von Apps ist natürlich vorausgesetzt. Siehe dazu auch die Links 1 und 2, die habe ich auch nochmal in den Shownotes mit drin. Ja, diese Links sind nämlich sehr, sehr interessant. Und in der Tat, ich hab's im Uncast schon mehrfach gesagt, aber Christy Boner hat wortwörtlich gesagt an die Programmierer von solchen Apps, ja, dass sie Scharlatane sind, ja, und dass es keine Viren, keine aktive Viren für Android, iOS oder BlackBerry gibt und dass das reine Geldmacherei ist. Und die Programmierer, so wörtlich, sollten sich schämen, ja, für so eine Firma zu arbeiten. Und das kann ich nur immer wieder unterstreichen. Meiner Meinung nach sind es auch nicht nur 90% überflüssig, sondern mindestens 95 bis 99% überflüssig. Es gibt nur ganz wenige Programme, die tatsächlich noch einen Zweck erfüllen, ja, die aber meistens, das sind aber meistens Tools, die eben noch mehr können als nur Antiviren, Software zum Beispiel, eben auch Backups oder sowas, ja. Aber die Antivirenfunktion ist vollkommener Mumpitz. Es gibt keine Viren für Android. Die Malware, da wird auch der beste Virenkiller oder Antivirensoftware nicht schützen können dafür, wenn man zu dumm ist, ja, und irgendwas runterlädt und installiert, ohne zu wissen, aus was von der Quelle das kommt. Das müssten die Leute eigentlich gelernt haben nach so und so viel Jahrzehnten Computertechnik. Da war es nämlich auch immer so, egal ob Amiga, Windows oder sonst irgendwas. Ihr könnt nicht alles einfach installieren und davon ausgehen, alles klappt. Aber wenn ihr Programme aus vertrauenswürdigen Quellen installiert, dann habt ihr auch kein Malware-Problem. Ja, ganz einfach. Der Play Store ist doppelt abgesichert gegen solche Malware. Es wird auch in Zukunft ja auch noch diese Kontrolle kommen, das heißt, die Apps werden erst freigeschaltet von Google, nachdem sie geprüft wurden und nicht umgekehrt. Und ja, es ist furchtbar, dass das sogar einige Hersteller dazu übergangen sind, zum Beispiel wie Antivirensoftware von einer bekannten Firma standardmäßig drauf zu installieren und damit noch mehr Speicher wie zum Beispiel Samsung verbraten für Apps, die vollkommen unnütz sind und sogar schädlich sind für die Benutzung. Nämlich das ist auch noch ein Punkt. Solche Programme arbeiten im Hintergrund, überprüfen euer System. Möglicherweise öffnen diese Programme eine Sicherheitslücke, ja, und möglicherweise, oder was heißt möglicherweise, und garantiert verbrauchen diese Programme Rechenzeit. Bei manchen Programmen ist diese Verschlüsselung, die wir mal angesprochen haben, was die verbraucht, geradezu lächerlich im Vergleich dazu, was ein Antivirenprogramm im Hintergrund so alles an Rechenleistung braucht. Und dazu gehört denn auch, dass der Akku schneller leer wird, also höherer Akkuverbrauch, und die typisch ruckelnden Programme. Ja. Also Antivirenprogramme haben nichts auf dem Handy zu suchen, auf einem Android-Handy und auch nichts auf iOS. Von daher kann ich den Schritt von Apple absolut nur begrüßen. Ja. Man muss endlich den Leuten das Handwerk legen, die mit der Angst von den Menschen versuchen, Geld zu machen und Probleme herbeizureden, wo gar keine Probleme sind. Ja. Und ich hoffe, dass Google es auch so macht. Ich bezweifle es zwar, weil dann würde ein riesen Shitstorm auf Google hereinbrechen, ja, wenn die das machen würden, weil Google kriegt ja immer alles ab. Aber ich würde es mir wünschen, Google würde auch das machen und Antivirenprogramme generell aus dem Play Store verbannen. Wer unsicher ist, der kann immer noch die Antivirensoftware über die Webseite des Herstellers machen, wenn er sich dann besser fühlt für einen Schutz, den er nicht braucht. Dann ist es okay, ja, ansonsten würde ich die unbedarften Benutzer davon verschonen im Play Store, die dann nämlich irgendwann ihr Handy total überfrachten, das nicht mehr richtig läuft, ja, und ihre Benutzungsgewohnheiten zerschießen, ja, mit diesen Antiviren-Apps. Das ist echt schlimm. Dann gibt es noch was zu den Designs, zu dem Design von den Apps. Da schreibt er mit zwei. Zu den Design von den Apps finde ich es gar nicht so schlecht, wenn Apps so ziemlich gleich aufgebaut sind wie zum Beispiel iOS. Man findet sich schnell zurecht und die Einstellungen, Optionen der Apps sind meist an der gleichen Stelle. Apple ist ziemlich hart, was das Design betrifft. Der Entwickler sollte doch schon einige Freiheiten haben. Gibt halt immer mehr Funktionen, die man nicht so irgendwo hinstecken kann. Das betrifft auch die Hersteller von Handys. Wie du schon erwähnt hast, ist es ein großer Unterschied, wenn der Nutzer von Samsung auf ein anderes Gerät wechselt. Die Hersteller sollten ihren eigenen Apps durchaus mit anbieten, welche ja teilweise auch nicht schlecht sind, dann aber unter einer einheitlichen Android-Oberfläche, so wie es zum Beispiel Windows bei den Handys macht. Auch hier muss ich natürlich zustimmen, ja. Ich will zwar nicht, dass die Apps so aussehen wie bei iOS oder so kleinlich sind, eben wie bei iOS, die entsprechenden Leute, die dann diese Apps kontrollieren, aber in der Tat, eine einheitliche Android-Oberfläche finde auch ich äußerst wichtig für das Branding, für die Marke Android und auch für die Benutzer, die sich dann eben auch an System gewöhnen können. Das ist eine Art Kundenbindung auch, ja, dass das Design dann eben ähnlich aufgebaut ist, so dass man sich hier auch heimisch fühlt. Das ist eben momentan in der Tat überhaupt nicht so, ja, wenn man die zwischen den verschiedenen Herstellern wechselt. Und das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel Leute, die eben ein Samsung haben, vielleicht das nächste Gerät auch ein Samsung kaufen, weil die sehen sich das vielleicht an, was HTC so macht und schlagen die Hände über den Kopf zusammen, weil sie eben TouchWiz gewohnt sind, ja, und umgekehrt genauso. Und das ist eigentlich nicht so gut, ja. Es klappt zwar vielleicht bei Samsung mit der Kundenbindung, aber bei den kleineren Anbietern, zum Beispiel LG, HTC will ich zwar jetzt nicht als kleiner Anbieter titulieren, aber halt von Samsung noch ein Stück weg. Ich glaube, bei HTC funktioniert es auch schon nicht mehr, die Leute da dran zu binden, weil einfach die Übermacht zu groß ist. Wir sollten dann lieber auf die Standardoberfläche springen und dann vielleicht ein größerer Kundenkreis gewinnen. Ja. Also einheitlich, definitiv, ein gewisser Einheit sollte es auch schon geben. Das gibt es eigentlich auch. Die sind auch vorgeschrieben in den Google Guidelines sozusagen. Nur, dass das eben Vorschläge sind und nicht wie bei Apple eben verbindliche Regeln. Jetzt könnte man da natürlich etwas die Schrauben anziehen und ich bin mir auch sicher, dass Google das macht. Haben die ja auch schon gemacht mit dem Wechsel jetzt auf Lollipop. Ja, haben die durchaus den Herstellern schon ein bisschen was mehr diktiert. Ja. Vielleicht sollte man das auch hier für die Apps so ein klein wenig zumindest mal, ja, vielleicht nicht diktieren, aber schmackhaft machen, ja, dass die Entwickler eben die sich an die Apple Guidelines halten. Das könnte man zum Beispiel so machen, dass eben Top-Apps, also in der Rubrik Top-Apps, nur die Apps sind, die sich auch tatsächlich an die Google Guidelines halten, an die Android Guidelines. Ja, natürlich können die Entwickler dann nach wie vor rumprogrammieren, wie ihnen lustig ist und das Programm aussieht wie auf iOS oder das Programm aussieht, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Ja, Menüs, die man noch nie gesehen hat vorher, kann man alles machen, nur dann sollte man die Programme vielleicht nicht im Play Store hier prominent platzieren. Weil das eben auch die Benutzer recht verwirren kann. Hört sich hart an, aber sorry, das ist ein großer Kritikpunkt an Android bei vielen normalen Benutzern. Das habe ich schon oft gehört und ich denke, da muss Google auch früher oder später eingreifen. Hoffentlich nicht zu hart. Ja, zu Android Auto gab es noch. Geht's hier noch weiter in der Mail zu Android Auto. Auf den Link zu der Seite, die ich gepostet habe, ist VW mit aufgeführt. Das war also ein Post bei der Google, bei der Google Plus Earncast Community. Habe die Woche eine Mitteilung von Entschuldigung. Auf der Seite, die ich gepostet habe, ist VW mit aufgeführt, aber kein Mercedes und BMW. Habe die Woche eine Mitteilung von BMW dazu gelesen, in der es hieß, man wolle seine Daten Google nicht zur Verfügung stellen. Yep. Ja gut, BMW hat ja eh einen Vertrag mit Apple, ja, für die Integration des iPhones. Von daher wundere ich mich nicht über solche Aussagen. VW hat allerdings auch das gesagt mit den Daten und Google, dass da die nicht rausgeben sollen, wie das dann sich mit Google, mit Android Auto verträgt, weiß ich noch nicht. Mercedes hat ja jetzt auch das bekannt gegeben, dass sie mit Android Auto zusammenarbeiten wollen, aber Ja, ich bin mal gespannt, wie es da noch weitergeht. Aber ehrlich gesagt, das sind alles Dinger, wie ich schon erwähnt habe, die eigentlich noch vollkommen uninteressant sind, wenn man nicht jetzt im halben Jahr ein neues Auto kauft. Die Nachrüstedinger von Pioneer ist wohl das Einzige, was hier momentan noch so ist. Kommen auch gleich nochmal dazu. So, dann nochmal zu den Google-Diensten. Teile deine Bedenken, aber wie du schon bemerkt hast, es greift alles so gut ineinander. Nutze trotzdem die Google-Kalender-App, Gmail und Kontakte. Achte dann aber meist darauf, wie zum Beispiel bei der Kalender-App, nicht zu viel Informationen wie Art und Standort des Termins einzutragen. Ja, ich hab's ja gesagt, also die Google-Dienste sind also wirklich sehr verführerisch. Sie sind einfach die besten Web-Dienste, die es gibt, meiner Meinung nach. Und wenn man alle Google-Dienste nutzt, dann hat man ein total geniales Benutzererlebnis. Ja, da greift alles ineinander, alles funktioniert. Google Now ist dann richtig, richtige Magie. Ja. Wenn man dann auf einmal eine Paketbenachrichtigung auf Google Now sieht, ja, und da auch noch einen Link angezeigt bekommt, ja, wo man das Paket verfolgen kann und. Es ist alles fantastisch, ja, man kriegt gesagt, ja, du, was weiß ich, du fährst ja immer dann und dann fährst du dort und dorthin, ja, jetzt zeige ich dir, okay, oh, heute ist da 10 Minuten länger, brauchst du 10 Minuten länger, weil irgendwo Stau ist, ja, dann gibt's einen Alarm. Das ist alles wunderbar, wunderbar, wunderbar. Es ist aber eben halt jede Menge Daten, die da verarbeitet werden und die da abgelegt werden müssen. Aber ich kann natürlich verstehen, dass man die Google-Dienste gerne nutzt. Ich selbst habe auch schon gesagt, Mensch, soll ich nicht einfach drauf pfeifen und alles wieder auf Google machen, so wie es früher mal war und ich ohne Stress rumagieren kann? Ja? Als Beispiel, ich habe Jorte gestern Abend bei der Zeitumstellung, ja, nach der Zeitumstellung, habe ich bei Jorte einen Termin eingetragen und habe festgestellt, dass die Zeitzone komplett durcheinander gekommen ist. Ja, es ist eine Katastrophe. Die ganzen Termine stimmen nicht mehr, sind alle eine Stunde verschoben. Und wenn das nach 23 Uhr ist, sind die nicht nur eine Stunde verschoben, sondern ist auf einen anderen Tag gelegt worden. Ja? Also ist schon ziemlich heftig. Und die Anzeige stimmt jetzt nicht mehr bei. Also alles Kram, ja, wo man sagen muss, hier beim Google-Kalender wird das nicht passieren. Sorry. Gut, also die Links dazu findet ihr dann ebenfalls in den Shownotes. Und Android Auto, die zweite, da habe ich auch noch was, und zwar vom Alexander. War Android Auto nicht ursprünglich so geplant, dass es in Autos fest eingebaut ist? Diese Head-Unit, die es jetzt von Pioneer gibt, kann man aber nachträglich einbauen. Hat Google hier seinen Plan geändert oder habe ich was falsch verstanden? Ja, also es ist tatsächlich so, dass das Android Auto schon fest verbaut wird, aber es war ja nie ausgeschlossen, dass auch andere Anbieter Nachrüstsätze bringen. Aber ich kann gleich, um die Euphorie zu dämpfen, euch sagen, dass auch gerade bei etwas neueren Autos kann man es komplett vergessen. Das sind meistens ganz spezielle Systeme, die da eingebaut werden. Ja, da kann man nichts von Pioneer einbauen, einfach so. Ja, also wer da zum Beispiel mal ein neues Toyota-Modell gegangen ist, ja, der wird sehen, da gibt es keine Möglichkeit. Das ist, da gibt es nur Toyota, was die anbieten dafür. Und das ist eben dieses Touch and Go. Und das war's. Das Entune als Erweiterungsset. Nichts mit Android Auto. Ja. Da kann man nichts machen. Und deswegen bin ich also von der Euphorie, die Euphorie hat mich noch nicht gepackt, ja, von Android Auto, keineswegs, weil ich weiß genau, dass ich das in meinem Auto niemals benutzen werden kann, können, ja, nie. Und das Auto ist relativ neu, ja, also dann geht einfach nicht. Und deswegen berührt mich das Android Auto erstmal persönlich gar nicht, ja. Und für die Leute, die jetzt eben Android Auto wollen, das wird noch schwierig. Also macht euch schon mal drauf gefasst, dass ihr ein neues Auto braucht. Wenn diese Alternativen von Pioneer beispielsweise in euer Auto nicht passt. Ja. Schon rein mechanisch teilweise einfach nicht reinpasst. Es ist einfach kein Platz da zum Einbauen, einfach kein Einschub, ja, oder sonstiges. Ja, da ist nichts. Von den Anschlüssen brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Gut, ich mache jetzt mal den Schluss, ja, mit App der Woche. Ganz kurz und schmerzlos, wie viel haben wir denn eigentlich schon? Wie viel Zeit? Um Himmels Willen ist die. Ach Gott, bin ich schon drüber wettert. Okay, Duolingo, ja, das ist die App der Woche, um Sprachen zu lernen. Hab nichts Besseres gefunden, muss ich sagen. Sehr schön. Könnt ihr verschiedene Sprachen auswählen, aber von Deutsch auch aus lernen. Von Englisch gibt es natürlich schon mehr Sprachen, die ihr dann lernen könnt. Und das Ganze ist kostenfrei, ja, und ihr könnt auch tatsächlich kostenlos lernen. Fragt mich nicht, wie das hier, wie die das finanzieren, aber Duolingo ermöglicht es euch tatsächlich kostenlos zu lernen Sprachen, und zwar massiv hier diese Lektionen aufzurufen. Und da gibt es sehr, sehr viel. Also zumindest mal für den Anfang, die Lektion finde ich eigentlich sehr, sehr gut und sehr einprägend, die Art, wie das gemacht wird. Also ich glaube schon, dass es was Vernünftiges ist, von der Art und Weise, wie man dann die Sprachen lernt, dass es auch funktioniert. Das ist ja das Wichtigste dabei. Kann natürlich nicht sagen, in den höheren Lektionen jetzt, da bin ich noch nicht angekommen, ja. Aber wenn ich demnächst perfekt Französisch sprechen kann, dann wisst ihr, dass es mit Duolingo gut geklappt hat, ja. Nur mit den ersten paar Lektionen kann man dann nicht so viel anfangen. Gut, Leute, dann komme ich zum Ende. Das war's für diese Woche vom Ancast. Wie immer, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, nur her damit, Google Plus, Ancast Community, und dort könnt ihr alles reinschreiben. Und ja, ich denke mal, ganz wichtig, dass ihr hier auf die Seite heute geht mit den Links und Informationen, ancast.thenetcast.com. Bitte an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com. Sonst landet ihr irgendwo anders da. Und bis dahin, bis nächste Woche, wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Und hört man sich dann nächste Woche. Tschüss!